1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ausschließlich im Radio, hier bei 1 Live. Das WDR Fernsehen ist nicht dabei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, freie Themennacht, wie immer mittwochs. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich an 0800 220 50 50. Und die erste Anruferin ist Helen und Helen ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Helen. Oh, ich bin ein bisschen kaputt. Bitte? Ich bin durchgekommen. Cool. Und was geht's denn bei dir? Also es ist so, ich werde nächsten Sonntag nach Japan fliegen für 7 Wochen. Wow. Zum vierten Mal. Was, zum vierten Mal schon? Ja. Hey. Und das Problem ist, dass das schon ziemlich lange, eigentlich seit letztem Jahr schon geplant ist und dass ich keine Unterkunft habe. Echt? Ja, das ist alles total durcheinander geraten. Ich hatte irgendwie, also letztes Jahr konnte ich über Bekannte bei jemandem wohnen. Aha. Und da wollte ich halt dieses Jahr auch hin. Nur habe ich dann halt da, keine Ahnung, ab und zu mal angerufen und dann hieß es dann irgendwie im Mai, ja, wenn du kommst, dann können wir Kinder machen. Was? Und, wenn du kommst, können wir Kinder machen? Ja, also das ist ein 40-Jähriger. Und das war letztes Jahr einfach in Ordnung so und naja. Und ich verstehe nicht. Der will mit dir dann Kinder machen, sagte er ja, so. Genau. Als Scherz oder was? Nee, ernsthaft glaube ich, aber das ist eigentlich nicht so das Hauptthema. Ja. Jedenfalls, mach mal bitte das Radio ein bisschen leiser. Ich habe das eigentlich gar nicht an. Echt? Dann haben wir irgendwie ein Gespenst in der Leitung. Glaub, erzähl mir, Helen, warum du so oft nach Japan fährst. Du mit deinen zarten 17 Jahren. Ja, ich weiß nicht, also mit 10 Jahren habe ich angefangen, mich für die Sprache so zu interessieren. Aha. Und dann habe ich das halt gelernt. Und jetzt kann ich Japanisch und jetzt fliege ich da halt ab und zu mal hin. Du kannst wirklich Japanisch? Alle Welt sagt doch, dass das eine irre schwierige Sprache ist. Ja, es ist auch schwer, aber also für mich ist es nicht mehr so schwer, weil es halt irgendwie so direkt, weil ich so früh halt angefangen habe damit. Hier gibt es in Nordrhein-Westfalen, insbesondere im Raum Düsseldorf, ja viele japanische Menschen. Ja. Vielleicht hört der eine oder andere Japaner jetzt auch zu. Deswegen musst du mal eben kurz zwischendurch auf Japanisch die japanischen Gäste hier in unserem Land herzlich grüßen und ihnen einfach so alles Gute wünschen. Mach das mal. Okay, ja, moshi moshi, konbanwa, minasan, nanka, mo nemui desu yo, sugoku. Demo ja, moshi nanka ima, nihonjin tachi mo nanka kiitte kuretara, konbanwa, tte kanji desu. Ich bin begeistert. Ja. Wer weiß, was du gerade gesagt hast da? Ja, nur halt, dass ich die ganzen japanischen Leute halt zum Gruß habe, bla bla. Aber wie kommt man denn als 10-Jähriger darauf, sich für Japan zu interessieren? Da hatte ich ganz andere Sachen im Kopf. Über Sailor Moon. Wie? Über Sailor Moon. Über Sailor Moon? Ja, Sailor Was? Moon, dieses kleine, verwandelte Mädchen mit den Zöpfen. Kenn ich nicht. Nee, ist auch egal. Okay, soll ich weiter erzählen? Ja, und dann hast du also Japanisch gelernt. Nee, Moment, was ist Sailor Moon? Ist das eine Filmfigur oder was? Ja, das ist so ein japanisches Comic halt. So. Ah ja. So, dann hast du Japanisch gelernt. Und dann hast du gesagt, das ist das Land meiner Träume irgendwie, da möchte ich dann noch öfter hinfahren. Ja. Wo hast du denn so bisher immer gelebt, wenn du da warst? Also entweder halt bei Bekannten. Oder, also letztes Jahr war das so, dass das bei so einem Grafikdesigner war und den habe ich auch wieder über Leute von der Universität in Bonn kennengelernt, aha, weil ich dann Praktikum gemacht habe und hin und her. Und naja, dieses Jahr ist es halt so, dass ich eigentlich bei meinem Ex-Freund hätte wohnen können. Aha. Der ist halb Japaner und der ist jetzt im Moment auch in Japan. Ja. Und das geht jetzt aber nicht mehr. Ja. Und ich hatte halt vorher versucht, für irgendwelche Apartments oder sowas zu besorgen. Aha. Und waren aber gerade zu diesem Zeitpunkt nicht frei. Mhm. Und jetzt stehe ich halt mächtig auf dem Schlauch, weil ich nur noch eine Woche Zeit habe. Was machen wir denn da mit dir? Wir suchen also jetzt ein Zimmer in Japan für unsere Helden. Also alle, ich hatte meinen Anrufer aus Tokio. Oh, du wirst es nicht glauben, natürlich, weil das ein Deutscher, der über Internet unsere Sendung hört. Wow. Vielleicht gibt es ja noch andere Deutsche, die über Internet unsere Sendung in Japan hören. Also wir brauchen dringend ein schönes Zimmer. In welcher Stadt oder welcher Umgebung denn? In Tokio. In Tokio! Ja. Also, ich rufe jetzt mal die Domian-Fangemeinde in Tokio auf. Bitte organisiert ein Zimmer. Das ist doch schweineteuer in Japan, ne? Ja, es ist sehr teuer und ich finanziere das auch im Moment alles selber, aber das geht schon irgendwie. Mann, und 7 Wochen? Ja. Was machst du denn in 7 Wochen da überhaupt? also arbeiten ein bisschen. Was denn? Und in so einem Einkaufszentrum in Yokohama. Aha. Das ist von, also wenn ich da halt da wohnen würde, wo ich da wohnen könnte, wie auch immer, dann wäre das ungefähr so eine Fahrt von 70 Minuten, aber das macht eigentlich Spaß, weil Bahnfahren in Japan ist toll. Ist es denn im Moment auch schön da vom Wetter? Es ist so heiß. Es ist so heiß. Ja, also ich meine, jetzt ist es im Moment ja schon heiß bei uns, aber in Japan ist es dann auf jeden Fall noch schwül dazu und dann kommt noch die Regenzeit und so, okay, die ist schon vorbei, aber wird schlimm. Mhm. Also arbeiten, aber halt auch ein bisschen Urlaub machen da. Ja, und ich muss halt, das ist eigentlich der Hauptpunkt, worum es auch geht, meine gesamte berufliche Zukunft festlegen dieses Jahr. Was heißt das? Weil ich halt, also 2005 werde ich Abitur machen und nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich nicht nach Japan können, wegen Abiturstand, bla bla. Und wenn Abi vorbei ist, also wenn ich das gemacht habe, muss ich halt wissen, wie es weitergeht. Und was hast du denn vor zu studieren? Also ich möchte eigentlich nicht studieren, weil ich keine Lust mehr auf Schule habe. Ach so. Aber studieren wäre wahrscheinlich nützlicher. Jedenfalls habe ich halt vor, direkt nach der Schule, also wenn Abitur, bla bla, dass ich dann halt nach Japan gehe und da irgendwie was in Richtung Modedesign mache. Hör mal, ich bin wirklich völlig baff. Japan ist ja für uns sowas ganz Exotisches. Das ist so weit weg und irgendwie gar nicht greifbar. Was fasziniert dich denn so an Japan? Das kann ich nicht sagen. Das ist alles. Das ist, das sind die Menschen, das ist das Essen, das ist einfach der Unterschied, wie die Bahnen pünktlich kommen. Also die kommen pünktlich? Ja, das ist so. Und also Sushi schmeckt wahrscheinlich noch besser als hier, obwohl ich es natürlich hier auch nicht mag, aber egal. ja, und die Menschen, wie sind die? Die sind, ich weiß nicht, also kennst du denn ja selber Japaner eigentlich? Nee, leider nicht. Eigentlich noch nie so näher. So auf der Straße oder so finde ich diese Menschen immer also sehr verhöflich und freundlich. Ja, und ja. Also da habe ich auch noch eine Bekanntschaft, worum es auch noch dieses Jahr geht. Also ich entfiel letztes Jahr, war ich auch in Japan, da hatte ich einen One-Night-Stand mit einem Typen und dem heute ich jetzt schon ein ganzes Jahr hinterher. Aha, also die Liebe zieht auch so ein bisschen nach Japan. Ja. Das heißt, du wärst wirklich bereit, dann hier alles aufzugeben und ganz nach Japan zu gehen, um dort beispielsweise auch dann einen Beruf zu ergreifen? Ja, eigentlich schon. Da ist aber was, eine ganz tiefe Leidenschaft in dir. Ja. Aber hallo. Und kein Heimweh dann nach Deutschland, nach unserem schönen Deutschland, wenn du da so lange bist? Also es gab eine Zeit, da habe ich Deutschland richtig gehasst und mittlerweile habe ich es eigentlich als ganz okay anerkannt. Ja. Also mittlerweile mag ich es. Aber ich weiß nicht, also wenn ich abfahre, dann heule ich schon ziemlich sehr und wenn ich da bin, habe ich teilweise auch noch Heimweh, aber es ist halt trotzdem irgendwie so, dass ich in Japan ziemlich zu Hause bin. Ich stelle es mir auch schwierig vor für deine Eltern, wenn das Kind so weit weg ist. Ja, stimmt. Es ist ja nicht eben so Spanien, Mallorca oder Griechenland, wo man eben zack, zack mal hinfliegt. Das ist ja, dann, wie lange fliegst du? Ich fliege 11 Stunden. 11 Stunden, ja. Ja. Mhm. 11 Stunden sitzen und das ist schrecklich. Mhm. Also, ich hoffe, dass jetzt irgendeine Rückmeldung kommt aus Tokio in Sachen Zimmer. Wie soll denn das funktionieren? Das, ja, per Internet. Dann mailt man uns, zum Beispiel domian@wdr.de. Aha. Und je nachdem, was für luxuriöse Apartments wir angeboten bekommen, geben wir das an dich weiter. Oh, krass. Cool. Also, ich will dir keine große Hoffnung machen. Ja. Die Zuhörergemeinde ist wahrscheinlich doch eher sehr gering. Ja, klar. Aber... ja, wenn du jetzt von uns nicht weitergeholfen bekommst, es wird sich aber schon irgendwie regeln. Ich werde es hoffen. Ja. Muss, ja. Kann man denn einfach dahin fliegen und in ein Hotel gehen? Oder sind die Hotels so schweineteuer, dass man... Ja. Ja, also man kommt vielleicht eine Woche rum, aber dann ist das Geld auch schon so langsam weg. Also 7 Wochen Sheraton oder so kannst du dir nicht leisten? Nein. Oder Hilton oder was es da so gibt? Oh. Also ich meine, es gibt nur belegte Apartments, aber die kosten ungefähr 900 Euro im Monat. Und dann muss man ja auch noch was essen und mit der Bahn fahren. Ja. Also, dann wünsche ich dir tolle 7 Wochen. Dankeschön. Wenn sich bei uns jemand meldet, wirst du es erfahren. Ja. Und fand ich interessant. Habe ich noch nie so gehört, dass jemand so mit Leidenschaft nach Japan möchte und es ihn dort hinzieht. Ja. Alles Gute, Helen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir telefonieren wollt. Das ist unsere freie Telefonnummer, unsere kostenfreie Telefonnummer. Und die Faxnummer hinten 51 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Morgen sind wir ausschließlich im Fernsehen zu sehen und zwar ab 11:45 mit einer freien Themensendung und ab 11:45 könnt ihr euch schon melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Hier ist Alexandra und die ist 39 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Morgen. Alexandra, hallo. Ja. Um was geht's bei dir? Ich sag mal so die Überschrift, ich hab so so ein Gefühl in mir, ich darf keinen Mann haben. Das hat auch eine Geschichte. Weiß nicht, die muss ich jetzt vielleicht erst erzählen. Mhm. Und zwar habe ich mit 20 erst erfahren, dass ich einen anderen Vater habe von meiner Mutter. Und ich habe den dann mit 25 oder so, glaube ich, auch kennengelernt. Und habe da auch festgestellt, dass ich sehr viel Ähnlichkeit mit ihm habe, also so vom Charaktereigenschaften, ja, so ein Stück Identität gefunden habe, die ich vorher in meiner Familie nicht wusste, wo das herkommt. Und also du bist aufgewachsen mit einem anderen Mann, von dem du dachtest, das wäre dein Vater. Genau, und dachte, das ist mein Vater. Wie ist das durch Zufall rausgekommen mit 20? Nee, sie hat es mir dann zwangsweise gesagt, weil sie nicht wollte, dass ich das von dritter Seite erfahre, weil halt so Familie und Freunde von ihr, die wussten das alle. Mhm. Und es war sowieso schon ein Zufall, dass es bis dahin dicht gehalten hat, dass ich das nicht erfahren habe. Ja. Hat sich dann ein gutes Verhältnis entwickelt zwischen deinem leiblichen Vater und dir? Ja, also und je besser das wurde, umso schlechter wurde das Verhältnis zu meiner Mutter, mhm. weil die den Kontakt nicht wollte. Also sie hat auch die ganzen Jahre über da keine Unterhaltszahlung verlangt mhm. und jeglichen Kontakt nicht haben wollen. Also sie muss auch irgendwie noch einen Hass auf den haben. Ich weiß nicht warum, aber... Das hast du gerade am Anfang einen sehr seltsamen Satz gesagt. Ich habe das Gefühl, keine Männer haben zu dürfen. Ja. So war die Formulierung. Ja, genau. Also warst du denn, du bist jetzt 39, warst du mal in längeren Beziehungen? Ja, zwei. Und also die eine Beziehung war so komisch. Der Freund wollte mich seinen Freunden nicht zeigen. Und also das war immer nur eine Beziehung, wir beide alleine. Und der hatte... Ja, also der hat mich so praktisch versteckt und gedacht, also wenn mal seine Freunde mich kennenlernen, dann denken die, was hat denn der sich da für eine gehangelt? Mhm. Also auch nicht sehr schmeichelhaft und auch nicht sehr schön. Nee, Warum hast du diesen Satz so formuliert? Ja, weil ich das so in mir drin habe, das Gefühl, ich darf das eigentlich nicht. Warum? Das ist so, also, und ich vermute, das hängt irgendwie damit zusammen, dass meine Mutter halt nie wollte, dass ich Kontakt zu diesem Vater habe und ich auch Ähnlichkeit mit meinem Vater habe. Und diese. Ist das nicht ein bisschen überpsychologisiert? Nee, sie hat mir das gesagt, sie hat gewisse Eigenschaften in mir, hat sie bekämpft, die ich von meinem Vater habe. Die wären schlecht und die wollte sie nicht haben oder hast du denn haben. Hast du denn in deinem Leben noch nie ein richtig gutes Verhältnis, ein Liebesverhältnis zu einem Mann gehabt? Na, kann man nicht sagen, nee. Mhm. Ja, das ist natürlich dann schon bedenklich. Ja. Das heißt, da stimmt wirklich irgendwas nicht oder man hat irgendwas mit dir angestellt, dass du dazu vielleicht nicht fähig bist oder blockiert bist oder so. Ja, ich habe auch immer so ein Gefühl, wie gesagt, ich renne immer mit diesem Gefühl rum, ich darf das eigentlich nicht und weiß nicht, wie ich das loswerde. Ne? Verrückt, ich darf das nicht, das ist eine komische Formulierung. Ja. Ne? Ich darf das nicht. Ja, ja. Bist du im Moment solo? Ja. Und den Kontakt zum Vater, gibt es den noch? Lebt der Vater noch? Ja, den habe ich. Der ist zwar in einer anderen Stadt, aber wir sehen uns so 3-4 Mal im Jahr oder so und Telefonkontakt und so. Lass mich mal auf diesen seltsamen Satz zurückkommen. Ich darf das eigentlich nicht. Ich darf eigentlich keinen Kontakt mit einem Mann haben. Ja. Assoziier mal ein bisschen dazu, damit ich das noch besser verstehe. Hat die Mutter das auch irgendwie so gesagt, dass sie dich generell von Männern fernhalten wollte? Ja gut, also meine ersten Freunde, die ich so hatte, die haben ihr meistens auch nicht gepasst und später habe ich dann das schon vermieden, die dann da irgendwie einzuführen in die Familie und gar nicht mehr groß was erzählt davon. Ist die Mutter eine Männerhasserin? Schwer zu sagen. Also sie ist verheiratet, sie hat ja einen Mann. Weiß nichts. Aber da kann schon was dran sein. Also es ist schon auch nicht eine unbedingt sehr liebevolle Beziehung. Irgendwas hat sie in dich hineingepflanzt. Ja, ne? Irgendwas. Und wenn man 39 sagt, ich hatte noch keinmal eine richtig gute, entspannte Liebesbeziehung zu einem Mann und fühle mich da blockiert, ist das schon sehr ernst zu nehmen, finde ich. Mhm. Hast du mal eine Psychotherapie gemacht? Nee. Weil das klingt ja alles so, als wäre das ganz nötig, das zu machen. Mhm. Ganz dringend, finde ich. Ja, ich dachte, ich kann das irgendwie einfacher loswerden. Glaube ich nicht. Wenn du bist fast 40 und hast es nicht geschafft, dann schaffst du es jetzt auch nicht alleine. Mhm. Wie lange ist dir das denn selbst schon so bewusst, da stimmt was nicht und da hat meine Mutter irgendwas gemacht oder es hängt mit dem Vater zusammen? Seit wann ist dir das klar? Na, ich vermute einfach so, ja, ich durfte diesen Vater, also wie gesagt, als ich dann Kontakt zu ihm bekommen habe, der hat sich bei mir gemeldet, hat sie da auch versucht, mir das auszureden also hatte ich erstmal immer ein schlechtes Gewissen, dass ich überhaupt mir das traue, da trotzdem zu ihm Kontakt zu haben, aber mir hat es einfach gut getan. Ich habe mich da irgendwie wiedergefunden und akzeptiert gefühlt und so, ne, und habe das weitergemacht. Und naja, ich weiß nicht, also zum Beispiel, wenn ich jemanden kennenlerne, dann einer Freundin das erzählen, ich habe da jemanden kennengelernt, den finde ich ganz nett oder so, da habe ich schon ein komisches Gefühl, also so, als ob ich das verstecken muss. Wahnsinn. So, ja, aber das ist ja wirklich schon ein Signal und ein Indiz, Alexandra, dass da ganz gravierend was fehlgepolt ist bei dir. Aber was? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich bin ja wieder jetzt hier keine Küchenpsychologie betreiben. Ja. Das ist wahrscheinlich sehr kompliziert. Da muss wirklich ein Psychologe ran oder ein Psychiater. Was man vielleicht erst in einer langwierigen Zeit von einem Jahr oder von einer richtigen Therapie herausbekommt, was da los ist. Würde ich dringend empfehlen. Hast du da Scheu, sowas machen zu lassen? Naja, ich dachte, das muss nicht sein. aber wie gesagt. Ja, ne? Ja. Letztendlich liegt dir doch auch wahrscheinlich daran, dass du mal in eine glückliche Beziehung kommst, dass du mal entspannt mit einem Menschen zusammenleben kannst, mit einem Mann und dich auch fallen lassen kannst. Und ja, warum ich auch jetzt so einen Anruf hier gestartet habe, so, ich meine, ja, ich bin kurz vor 40 und um mich rum, ich hatte sehr viele Single-Freunde immer und das wird jetzt immer weniger, da sind so viele verheiratet und Kinder bekommen und ich merke so langsam, sollte bei mir da auch mal was passieren. Ja, finde ich auch. Ja. Und vor allen Dingen, wenn du weißt, dass weswegen es noch nicht passiert ist, nämlich weil da etwas blockiert ist. Und warum das so blockiert ist, das ist eine andere Frage. Ich würde es dir dringend empfehlen, Alexander. Du hast nichts zu verlieren. Wenn man sucht dir einen guten Therapeuten, was schon schwierig ist, gebe ich zu, aber dann hast du nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Du kannst es zu jeder Zeit abbrechen und sagen, nee, komm, auf Labe habe ich keinen Bock, ich höre auf. Das kannst du ja immer machen. Ja, klar. Na gut. Meine Liebe, alles Gute. Okay, danke. Und viel Glück. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, der heiße Draht hier in die Sendung. Live zu 1 live. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, ruft an. Morgen sind wir im Fernsehen, ausschließlich im Fernsehen, ab 11:45 schon zu früherer Stunde. Und auch mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt ab 11:45 schon anrufen. Sven ist jetzt bei mir. Sven ist 22. Hallo Jürgen, grüß dich. Hallo Sven. Mein Thema sind Angsterkrankungen, Angst- und Panikattacken. Ja, von denen du betroffen bist. Ja, von denen ich betroffen bin. Seit wann? Seit April letzten Jahres. Ja, plötzlich? Plötzlich, urplötzlich im Zug ist es passiert. Ach, urplötzlich im Zug? Ja, ich bin von der Arbeit gekommen, aus Erfurt, und muss nach Ilmenau fahren, da wo ich wohne, sind ca. 50 Kilometer, also eine Stunde Zugfahrt. Ja. Und ich hatte den letzten Zug erwischt und konnte also auch nicht aussteigen, um mal frische Luft zu schnappen und den nächsten Zug zu erwischen. Und da ging das dann eben los. Was ging los? Übelkeit ganz stark und Zittern, Schwitzen und Gefühl, als ob man stirbt. Ne? Ja. Und wie lange hielt das an? Das hielt so lange an, bis ich am Bahnhof war. Das waren dann wie viele Minuten noch, oder? Also ich saß 10 Minuten im Zug drin, 50 Minuten. Ah, uiuiui. Das war das allererste Mal, kam aus heiterem Himmel. Aus heiterem Himmel, ja. Und vor allen Dingen, ich war Zugfahren gewöhnt, also war keine besondere Situation in dem Sinne. Also ich stelle mir das vor wie so eine Art ganz starke Beklemmung, vielleicht so eine Art Platzangst, Atemnot. Atemnot, ja, das ist auch Stichwort. Also Panikgefühl einfach. Panik. Überventiliert habe ich in dem Moment auch, ja. Und eigentlich nur die Sehnsucht gehabt, raus. Freiheit, Luft. Genau. Ne? Der Zug war aber nicht voll, das war das Seltsame. Es war eben kurz vor 12. Mhm. Was hast du gemacht? Bist du auf deinem Platz sitzen geblieben oder bist du rumgerannt? Ich habe mich schon bewegt im Zug, ja. So, wie oft kommt es seitdem vor? Seit April letzten Jahres? Das war das erste Mal. Ja, es hat sich seitdem Training gesteigert und mittlerweile ist es so, dass ich 4 bis 5 Panikattacken am Tag habe. 4 bis 5 am Tag? Ja, gekoppelt an bestimmte Situationen oder eben einfach auch so. Auch wenn du zu Hause bist in deinen eigenen 4 Wänden? Auch hier, ja. Und dann auch aus heiterem Himmel? Dann auch aus heiterem Himmel, aber ich merke es mittlerweile schon, wenn es losgeht. Aber du sagst, es ist auch gekoppelt an bestimmte Dinge. An welche Dinge ist es gekoppelt? Also Situationen, es gibt ja die 3 Arten von Angst, Phobien, Panikattacken und generalisierte Angst. Und Phobien sind jetzt zum Beispiel bestimmte Situationen oder Dinge, Spinnenphobie zum Beispiel. Also bei mir sind es jetzt Zugfahren, eben gerade weil ich meine erste Panikattacke im Zug habe, hatte Autofahren, im Supermarkt an der Kasse stehen zum Beispiel, solche Sachen, wo man nicht unbedingt gleich raus kann, an die frische Luft. Und sich ein bisschen verschaffen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Was löst es denn in der Wohnung aus? In der Wohnung, das weiß ich nicht. Aber das kommt dann einfach so. Es kann sein, dass du ganz entspannt da sitzt und plötzlich kommt es. Ja, genau, das funktioniert was. Das meistens ist ja, dann in den Abendstunden. Dann. Das ist ja sehr, sehr erschreckend, ne? Für einen selbst auch, wenn man das gar nicht so einkalkulieren kann. Den anderen Situationen kannst du ja aus dem Weg gehen, aber wenn man sich entspannt zu Hause vielleicht gut fühlt und plötzlich hat man das. Ja, das mit dem aus dem Weg gehen, das ist möglich. Das ist auch das erste Verhalten, was man macht. Man zieht sich dann zurück, versucht die Situation zu vermeiden. Beim Einkaufen war es dann so, ich wohne in einer Wohngemeinschaft, ich habe dann immer meine Mitbewohner losgeschickt und habe versucht dann immer alles so gut wie möglich zu vermeiden. Ne? So, 4 bis 5 Angstattacken am Tag, das stelle ich mir sehr, sehr krass vor. Kann man denn da überhaupt noch einen normalen Alltag leben oder bist du nur noch zu Hause? Jein, sag ich mal. Also ein Alltag ist sehr schwierig. Was bist du vom Beruf? Ich bin Schüler. Du bist noch Schüler? Noch Schüler, ja. Kannst du in die Schule gehen? Momentan nicht. Wie lange schon nicht mehr? Seit Ende März ungefähr. Ja. Das heißt, du bist dann doch viel zu Hause. Ja, ziemlich viel. Es ist ja auch so, dass es, wenn ich abends die Panikattacken bekomme, kann ich dann auch nicht einschlafen. Die ziehen sich ja manchmal. In der Regel dauern sie 20 bis 30 Minuten. Dann ziehen sie sich auch ein bisschen eine Stunde hin und dann verschiebt sich der Rhythmus. Welcher Klasse bist du? Ich bin jetzt 12. Klasse. Aber die kannst du ja vergessen. Abitur, ja. Das kann ich eigentlich vergessen, das stimmt. Ja, Therapieversuch habe ich auch hinter mir. Also es war eine Therapie, ich habe die auch ganz gut durchgehalten. Ach, da ging es mir auch gut. Ja. Wann war das? Das war von Ende Dezember bis Anfang März war das. Stationär sogar? Ja. Und da ging es dir ganz gut? Da ging es mir erstmal nicht so gut, aber ich habe ziemlich gearbeitet in der Therapie, habe es auch ganz gut hingekriegt und wurde dann entlassen, hatte dann fast keine Panikattacken mehr. Ich habe dann auch gezielt Situationen geübt, in denen es mir nicht gut ging. Aber dann kam es geballt, neu. Und dann kam es wieder, es hat sich dann wieder gesteigert, ja. Ist das eine Situation für dich, wo du anfängst bald zu verzweifeln? Es wird immer schlimmer, du kannst nicht in die Schule gehen, das heißt, da bricht eine ganze Planung weg, vielleicht deine Zukunft bricht vielleicht irgendwie ein, die du dir gedacht hast. Du warst in der Klinik, es hat genutzt, aber hat nicht lange angehalten. Ja, genau das sieht's aus. Wie sieht das aus mit dem Umkreis? Wo wohnst du noch in der WG? Ich wohne noch in der WG. Das heißt, da hast du schon, also einsam bist du nicht? Einsam bin ich nicht, nein. Das Problem ist jetzt allerdings, wenn es in der Schule nicht klappt, ich bin ja auch auf BAföG angewiesen. Ja. Dann wird mir das auch gestrichen. Ja, was meine ich gerade damit? Das sind ja ganz viele praktische Dinge dann auch. Was sagen die Eltern? Ja, meine Mutter kann es nachvollziehen. Mhm. Mein Vater hat dafür kein Verständnis. Der sagt, das ist Anstellerei oder was? Ja, stell dich nicht so an. Ja, reiß dich am Riemen und dann durch. Ne? Ja. Hast du eine Freundin? Habe ich, ja. Wie geht die damit um? Das ist doch sicher auch sehr schwierig für die, oder? Sie geht eigentlich damit ganz gut um. Also sie behandelt mich jetzt auch nicht unbedingt besonders in so einer Situation, aber sie weiß auch, dass es eben nach, wie gesagt, 20 oder 30 Minuten in der Regel vorbei ist. Aber das schränkt doch euer Leben eklatant ein. Ihr könnt nicht normal ins Kino gehen oder 1000 Sachen, die man so macht. Ja, genau. Gehen zum Beispiel auch so eine Sache. Glaube ich, dass das wahrscheinlich sehr schlimm ist. Das sind Dinge, die ich eigentlich gerne gemacht habe. Ich fahre zum Beispiel so gerne Auto. Das ist für mich ein Problem mittlerweile. Hast du Angst, sie zu verlieren? Deshalb, weil auch der Alltag so eingeschränkt ist oder die Freizeit so eingeschränkt ist? Ja, auch. Wie lange bist du mit ihr zusammen? Schon? Seit Februar, ja. Ach so, sie kennt dich. Praktisch in der Therapie habe ich sie kennengelernt, ja. Ach, ist sie in ähnlicher Weise betroffen? Nein, Das nicht. Also. Aber sie hat ein anderes Problem. Nein, auch nicht. Sie ist Krankenschwester. Nein, auch nicht. Ja, nur raus damit. Also wir haben uns schon vorher gekannt, auf freundschaftlicher Basis, und es ist eben, die Therapie war wie gesagt stationär. Ja. Es ist eben dann Psychiatrie, ne? Ja. Psychotherapie, und da distanzieren sich auch viele Freunde von, ja, von mir. Von mir haben sich viele Freunde distanziert und sich nicht mehr gemeldet, und ich hatte immer Klapse und kennst das, ne? Ja. Und sie war eigentlich so die Einzige, die dauerhaft Kontakt zu mir gehalten hat, und das hat sich dann so entwickelt. Achso, es gab sie schon vorher so im Bekanntenkreis, Freundeskreis, ja, und hat dann den Kontakt aufrechterhalten oder sogar intensiviert. Ja. Ja, Sven. Aber es wird wahrscheinlich sondern es führt kein Weg dran vorbei, dass du nochmal in eine Klinik gehst. Oder dass du ambulant in eine Therapie gehst. Was willst du machen sonst? Ambulant habe ich schon probiert. Das Problem ist, gute Leute zu finden. Glaube ich. Die haben dann schon jahrelang Wartelisten oder wie auch immer. Ja. Ich stehe zwar schon auf diversen Wartelisten. Ja. Es ist nicht ganz so einfach. Und nochmal die stationäre Therapie, denke ich mal, wird die Krankenkasse nicht mitspielen. Weil das kostet ja auch eine ganze Menge Geld. Ich muss sehen, was ich mache. Nur, was sie mir auch gesagt haben in der Therapie, ist eben, wegkriegen tust du es wahrscheinlich nicht. Für den Rest deines Lebens wirst du damit leben müssen. Aber eine Besserung von 80-90% ist realistisch. Gut, das wäre ja schon mal was. Aber die Besserung ist ja jetzt eben nicht eingetreten nach dem letzten Aufenthalt. Nicht richtig. Na, es ist doch richtig schlimm, wenn du sagst, du hast es fünfmal am Tag. Das ist ja... Schnitt. Also es gibt Tage, da geht es mir mal besser. Na gut. Da habe ich so gut wie keine. Und aber alles, was du gerade beschrieben hast, klingt ja nun schon nach einer ziemlich heftigen seelischen Erkrankung. Ich habe sehr oft mit Angstpatienten schon gesprochen hier in der Sendung. Mhm. Und ich habe daraus auch gelernt, dass man wirklich diesen sehr mühsamen Weg gehen muss, immer wieder in eine neue Therapie sich zu begeben. Ja, es ist ja auch im Schnitt hat ein normaler Angstpatient, sage ich jetzt einfach mal, im Schnitt sieben Therapien hinter sich, bevor er jemanden findet, der ihm auch helfen kann. Ja, das ist wirklich das Schlimme daran. Aber es gibt dann eben schon Erfolgsmeldungen. Das sollte mir wirklich auch genau das erzählen, was du gerade gesagt hast, dass die Heilungschance bei 90% ist, und mit dem Rest können sie dann gut leben. Der ist handelbar, dieser Rest. Ja. Und das wäre dir von Herzen zu wünschen, dass das auch so geht. Darf ich dir vielleicht noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Vielleicht hat er noch eine andere Idee oder einen Tipp, wie man mit den Krankenkassen da umgeht, oder das ist ja ein Dschungel, wie man sich da am besten verhält. Das wäre nicht jung. Ja? Das ist der Peter heute Nacht hier bei mir. Mhm. Ich würde sage gern nochmal zu dir, Stefan, Sven, dass du es tun sollst, wirklich für dich, für deine Zukunft, für deine Freundin, einfach für dein Leben. Das Schlimmste, glaube ich, ist, wenn man sich dann in so eine Angsterkrankung wirklich hängen lässt und treiben lässt. Ja. Weil dann ist die Therapie irgendwann noch viel komplizierter und komplexer. Ich habe auch nicht vor, den Rest meines Lebens damit zu leben. Genau, du bist ja noch sehr jung, Mann. Ja. Was hast du eigentlich beruflich vorgehabt? Vorgehabt, ich wollte eigentlich schon studieren. Ja. Und dann sehen. Und was studieren? Informatik oder Wirtschaftsinformatik. Ja. Also meine zwei Mitbewohner sind Studenten. Ja. Ja, verdammt nochmal, das wird auch klappen. Ich hoffe es. Irgendwie wird es klappen. Lieber Sven, du legst auf und Peter ruft dich an. Alles klar, Junge, ich danke alles dir. Gute. Tschüss. Tschüss. So, wir haben 1.28 Uhr und 36 Sekunden und das ist unsere Zeit für Sonja, 20 Jahre alt. Ha! Das war nicht mal die richtige Zeit für Sonja. Sonja hätte lieber ein bisschen früher ankommen wollen. Dann würde ich sagen, dann machen wir einfach eine kleine Pause jetzt und danach geht's dann weiter. die Sekunde 1:30 Uhr. Hier ist Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr faxt unter 220 50 51 0800 davor natürlich auch oder Mailadresse domian@wdr.de. Christoph, 19 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Hallo Christoph. Es geht bei mir darum, vor 3 Wochen hat meine Ex-Freundin mit mir Schluss gemacht, nach 2,5 Jahren, ohne erdenklichen Grund. Ja. Ich hatte das Problem, ich habe mittlerweile eine neue gefunden, die ist mittlerweile auch schwanger von mir. So schnell? So schnell. Das hat der Arzt jetzt am Samstag diagnostiziert. Ja. Und es geht darum, meine Ex hat aber jetzt gestern angerufen bei mir. Ja. Und sagte, sie möchte gerne wieder mit mir was anfangen. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich hin soll, also wo ich hingehören soll. Das ist mein Problem. Ja. Darf ich mal ein paar Fragen stellen? Ja, natürlich. Ihr wart 2 Jahre zusammen, das ist... 2,5 Jahre. Ja, ist ja eine lange Zeit. So genau deswegen. Ja. Wie kam es denn, dass du dich dann so schnell schon in eine andere Frau verlieben konntest? Das war so, die Person kenne ich schon wirklich schon so gut wie mein ganzes Leben. Ja. Und der war ich auch der Einzige, wo ich das erst anvertraut hatte. Und die hat sich halt wunderbar um mich getröstet und... Ach so, eher so eine Trostnummer war das. Und da hat man sich dann fallen lassen. Das hat dann wunderbar ergeben dann. Ja. Nochmal zurückzukommen auf die Trennung. Du weißt überhaupt nicht, warum deine Ex sich von dir getrennt hat. Nee, das war, wie gesagt, das war ein ganz normales Gespräch, weil es geht darum, es ist eine Fernbeziehung gewesen. Mhm. Sie wohnt in Bochum, ich hier in Nähe von Frankfurt am Main. Mhm. Und sie hat jetzt auch Abi und es gab aus irgendeinem Grund einen Streit und auf einmal legt sie auf und sagt, das wäre Schluss. Ach, wie? Und das war's dann wirklich? Da war wirklich Schluss? Das war's dann wirklich, ja. Und jetzt haben sie sich erst mal nach 4 Wochen gemeldet. Wie, und dann hast du nicht nochmal zurückgerufen und hast pass mal auf, Mädel, also hier, wir können nicht 2,5 Jahre einfach so wegwerfen. Das habe ich versucht, aber wie gesagt, sie ist einfach nicht drangegangen, weil sie hat ja auch die Nummer gesehen. Ja, was ist denn das? Ich habe dann auch die Nummer mal ausgeschaltet, aber... Das heißt, nachdem sie das so krass formuliert hat am Telefon, gab es dann bis jetzt vor kurzem keinen Kontakt zwischen euch beiden? Bis gestern Abend keinen Kontakt. Wie ist die denn drauf, Mensch? Gute Frage. Ja, aber so geht man doch nicht mit einem Freund, mit dem man so lange zusammen war. Hattet ihr euch denn vorher auch schon mal so gestritten oder war das ja angespannt irgendwie? Naja, klar, Streit gab es immer mal, aber es war wirklich, ich war noch... Bis vor drei Tage vorher war ich noch bei ihr. Ja. Hatten uns wunderbar verstanden. Das auch noch. Wie gesagt, es war wirklich von einem Tag auf den anderen. Unglaublich, unglaublich. So, und jetzt kommt sie wieder an und sagt, sie will doch wieder mit dir zusammen sein. Ja, sie sagt nur, sie hat es bereut, was sie gemacht hat. Mhm. Und würde doch gerne wieder was anfangen. Ach so. Das Prinzesschen ist jetzt in einer anderen Stimmung, oder was? So ungefähr. So hört sich das an, ne? Ja. Mhm. Weiß sie, dass du mittlerweile eine neue Freundin hast? Das habe ich ihr auch erzählt. Und was hat sie da gesagt? Ja, sie war der Meinung, dass ich spontan mit der dann Schluss machen würde. Ach so, das meinte. Hast du ihr auch erzählt, dass sie schwanger schon ist? Das habe ich ihr auch erzählt. Und? Ja, ihre Meinung wäre halt, das Kind könnte man ja abtreiben zur Not. Na toll. Also, ja. Sie hat für alles... Ich habe es auch meinen Neuen erzählt. Ja. Also heute erzählt am Telefon. Mhm. Und das hat der auch nicht gepasst und hat die auch aufgelegt, wie ich das erzählt habe. Jetzt hängst du zwischen den Stühlen von den Frauen. Sag mal, jetzt aber noch eine andere wieder Thematik. Wie kann es denn passieren, um Himmels Gottes Willen, dass du nachdem du drei Wochen mit der Frau da zusammen bist, dass die schon schwanger ist? Verhütung? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Schon mal gehört? Ja, natürlich schon gehört. Ihre Meinung war, sie nimmt die Pille. Ja. Und der Arzt meinte, sie hätte nicht angeschlagen. Na toll. So ungefähr. Ja, was denkst du denn? Lass uns eben auch über dieses Problem oder diesen Teilaspekt reden. Will sie das Kind? Willst du das Kind? Sie will das Kind unbedingt und ich denke mir, wenn ich auf gut Deutsch so einen Scheiß baue, dann muss ich auch dazu stehen. Ja, das ist eine gute Einstellung. Habe ich Respekt vor, wenn du das sagst. Okay, so, jetzt ist aber die Grundfrage, wohin geht Christoph? Ja. Ne? Geht er zu der Alten zurück, nach Frankfurt? Alte meine ich jetzt nicht beleidigend. Ja, ja, klar, klar. Sondern zur Neuen. Ja, das ist mein großes Problem. Ja, jetzt frage ich mal ganz, ganz unverhohlen, so unter uns beiden, dein Herz. Wo schlägt das Herz denn mehr hin? Das ist so gesehen zerrissen. Das geht in beide Richtungen, weil 2,5 Jahre geht nicht einfach so vorbei. Mhm. War wirklich auch eine schöne Zeit. Ja. Aber wie gesagt, die neue, die kenne ich schon mein Leben lang. Ja. Mit der ich mich auch immer gut vertragen, aber das mit der Beziehung hat sich halt wirklich innerhalb von den 3 Wochen ergeben. Ja. Ich frag's nochmal. Wen hast du mehr lieb? Kann ich keine Antwort geben. Beide. Mhm. Wirklich beide. Bist du verliebt in die neue? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Weißt du, ich wäre an deiner Stelle super sauer auf die alte. Weil so geht man nicht mit einem Menschen um. Und schon ehrlich gesagt bin ich auch. Ja? Also ich war wirklich auch stinksauer. Deswegen habe ich dann auch so nach dem dritten Tag nicht mehr angerufen. Weil ja? Wenn sie es nicht nötig hat, dran zu gehen, ja, konnte mir in dem Sinn auch gestohlen bleiben. Ja. Und ich finde, zornig würde mich auch ihr Verhalten jetzt machen. Jetzt hat die Primadonna sich entschieden, sie will dich wieder haben. Jetzt sagt die Primadonna, vergiss die andere Frau, die soll abtreiben und kommt zu mir zurück. Das ist schon sehr dreist, finde ich. Ja, natürlich. Sehr dreist. Ist es so ein verwöhntes Mädchen, die so immer... Sie ist sehr materiell angelegt. Und sehr egoistisch. Ja, das muss man schon zugeben, das hört sich auch so an, ja. Mhm. Mhm. Also meine Sympathien sind nicht gehen nicht zu diesem Mädchen, sage ich dir gleich. Mhm. Meine Sympathien gingen dann eher in die andere Richtung. Wenn du sagst, dass du diese Frau auch sehr, dass du verliebt bist in sie, dass du sie auch liebst, das ist ja auch, und vor allen Dingen habt ihr jetzt auch eine große Verantwortung, wenn es da ein Kind gibt demnächst. Mhm. Ja, weißt du, letztendlich kann ich dir das natürlich nicht raten. Na, das klar. Ist ja etwas, was in deinem Herzen ganz tief drin, muss ich das entscheiden. Man kann ja von außen nur einfach mal so eine Meinung sagen. Ne? Also meine Meinung über deine Freundin in Frankfurt ist schlecht, das sage ich dir schon mal. Mhm. Ohne, dass ich sie kenne, aber nur die paar Sachen, die du mir erzählt hast, finde ich nicht in Ordnung. Finde ich unsympathisch sogar. Das, was du über die andere hast du mir noch nicht viel erzählt, außer dass du sie magst und dass du sie sehr lange kennst schon. Mhm. Ja gut, es ging halt auch darum, ich wohne schon lange nicht mehr bei meinen Eltern, das ist schon damals ein Riesenstreit gewesen. Und deswegen, jetzt habe ich überlegt, mit wem kann man über so ein Thema reden. Mhm. Man kann mit der alten Freundin nicht drüber reden, genauso wie mit der neuen, weil das greift das andere dann an. Ja, ja. Die neue Freundin wohnt bei dir in der Umgebung? Nein, auch nicht. Auch wieder eine Fernbeziehung? Ja genau, das ist halt nicht so weit. Das ist knapp 50, 60 Kilometer. Naja gut, das geht ja. Das geht. Mhm. Das sind keine 300. Ja. In diesen 3 Wochen, als du getrennt warst von der alten Freundin, hast du sie da sehr vermisst? Gab es da Sehnsucht? Auf jeden Fall. Die erste Woche war wirklich sehr schlimm. Das muss ich ehrlich zugeben. Das ging auch da. Ich muss auch zugeben, da habe ich wirklich, muss mal auf gut Deutsch gesoffen. Mhm. Also wirklich Tag für Tag nur gesoffen. Mhm. Weil das hat schon ziemlich wehgetan, weil ein Tag auf den anderen. Ist klar. Wie gesagt, das war die erste Woche. Und die anderen beiden Wochen hat sich das dann schon ein bisschen beruhigt? Da hat sich das dann beruhigt, weil da habe ich dann den Kontakt zu der neuen wiedergefunden. Weißt du, Christoph, ich möchte rauskriegen, ob der Kontakt sich so intensiviert hat mit der neuen, letztendlich aus Kummer heraus, oder ob da wirklich eine tiefe Substanz ist. Mhm. Weißt du, man kann sich ja an jemanden auch ranhängen, weil man so unglücklich ist. Ja, die neue Person war halt so, das war für mich immer so eine Bezugsperson. Mhm. Da wusste ich immer genau, wenn ich irgendwelche Probleme habe, dort kann ich anrufen. Ja. Da habe ich halt dort angerufen und ab da hat sich der sonst hatten wir immer so Kontakt, so telefonieren einmal im Monat. Und seitdem hat sich das intensiviert. Also das geht jetzt so, also seitdem ich halt mit ihr zusammen bin, telefoniert so gut wie jeden Tag. Mhm. Aber halt in der Zeit, wo ich halt mit der alten auseinander war, mit der neuen noch nichts war, da war es wirklich so alle 2 Tage. Ja, ja. Und ich muss auch zugeben, die war immer für mich da dann. Die hat gesagt, was für eine Meinung sie hatte und dadurch ist dann auch das Neue entstanden. So, ich finde, im Moment ist gar kein Zeitdruck für dich angesagt, finde ich. Mhm. Lass doch einfach mal jetzt noch ein bisschen Zeit ins Land streichen. Du bist jetzt eben mit diesem neuen Mädchen zusammen und das soll auch erstmal so bleiben. Und beobachte doch mal einfach so dein Herz, deine Gefühle, ob eine große Sehnsucht nach Frankfurt entsteht oder ob sich das in Grenzen hält. Beobachte doch mal, wie sie sich verhält in Frankfurt, ob sie penetranter wird oder ob sie souverän darauf reagiert. Ob sie dich wirklich vermisst. Ich würde einfach jetzt mal ein bisschen abwarten und bleib mit der anderen zusammen und beobachte dich auch, wie die Gefühle sich weiterentwickeln. Das ist ja alles noch so super frisch, wie die Gefühle sich auch weiterentwickeln zu der neuen Freundin. Ja, Ich würde mich jetzt von keinen von diesen Frauen unter Druck setzen lassen, du musst hier jetzt entscheiden. Nee, und schon gar nicht von der aus Frankfurt. Und schon gar nicht von der aus Frankfurt. Die hat dir die Tür vor den Kopf gehauen. Jetzt soll sie mal schön zappeln und abwarten. Okay. Und wie gesagt, da ist jetzt auch noch eine ganz andere Ebene entstanden, dadurch, dass die neue Freundin schwanger geworden ist. Mhm. Lass dir Zeit. Ja. Und dann wird dir das Herz schon das Richtige sagen, in welche Richtung du gehen willst. Und sieh die Frankfurt-Frau ruhig sehr kritisch. Mhm. Auch wenn du gerade gesagt hast, ist auch schon was Negatives. Die ist so materiell eingestellt. Mhm. Das spricht ja auch nicht gerade sehr für ihren Charakter. Finde ich. Das ist richtig, ja. Also Christoph, lass es langsam angehen. Mhm. Und ich glaube, es wird sich dann schon ergeben. Die richtige Entscheidung wird schon dann aus dir sich heraus ergeben. Alles klar. Alles Gute. Okay, vielen Dank. Mein Lieber, tschüss. Okay, gute Nacht, ciao. Jo. Morgen sind wir um 11:45 im WDR Fernsehen. Und ab 10:45 könnt ihr anrufen. Und morgen haben wir auch eine freie Themennacht, so wie heute. Und heute hat Birte angerufen. Birte ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Birte. Hallo. Warte, na? Ich muss mal kurz hier. Hallo? Ja, nicht, dass du... Ja, jetzt höre ich dich besser. Ich nicht, dass du... nicht, dass du auflegst jetzt. Nee, ich hatte eben noch ein bisschen Fernsehen geguckt nebenbei. So. Ja, du hast ein Spielfilm im Moment im WDR Fernsehen, glaube ich. Genau. Wo wir eigentlich sein sollten. Ich weiß gar nicht, ob ich reinkriege. Ich habe euch nicht über Kabel. Ich komme aus Norddeutschland. Ach so. Ja. Birte, ja. Du nordisches Mädchen, um was geht's denn? Mein Thema ist so eine ältere Frau und ein jüngerer Mann. Mit der älteren Frau meinst du dich? Ja, gut geraten. Und mit dem jüngeren Mann meinst du, wie alt ist der jüngere Mann? Irgendeiner. Mir begegnen öfter jüngere Männer. Achso, es gibt ein konkretes Verhältnis, was du... Ja, gab es eigentlich, aber jetzt im Augenblick nicht mehr. Also generell stehst du auf jüngere Männer? Habe ich festgestellt, tatsächlich. Du stehst auf Jungs. Das haben auch, als Jungs kann man das jetzt auch nicht mehr nennen, oder? Oder? Was kann man noch als Jungs sagen? Ich weiß ja nicht, wie alt sie sind. 17? Also ich bin 33, sagen wir mal 20, 21. Naja. Kann man noch als Jungs nennen. Ja, das geht ja nicht. Ich dachte jetzt wirklich so 16, 17 sowas in der Kante. Hatte ich, als ich 21 war, auch meinen 16-Jährigen oder so. Mhm. Oder zwei. Also jetzt 21 und du 33, das geht ja noch. Also ich selber empfinde das als normal. Als okay, ganz normal. Man lernt viele Leute kennen. Ja, also finde ich auch noch okay. Also finde ich auch noch keinen riesen Altersunterschied. Also dass ich überhaupt ein Thema draus mache, ist so, weil doch die Umwelt darauf reagiert. Ach, ich glaube, auf 10 Jahre? Ja, auf 10, 12 Jahre doch. Wo wohnst du denn da? In welcher abgelegenen Gegend? Also es ist eine Kleinstadt, wirklich. Ja. So an die 20.000 Einwohner. Ja gut, da herrschen dann vielleicht noch andere moralische Sitten als hier bei uns in Köln oder in Berlin oder so. Ich weiß nicht, kann sein. Also ein Beispiel, als ich meiner Mutter von meinem letzten Zulauf, sag ich jetzt mal, der lief mir so zu, sagte sie nur, oh Birte. Weil der erste Kommentar. Mhm. Meine besten Freunde sagen nichts dazu. Das ist ganz, denen ist eigentlich ziemlich egal, was ich mache. So. Mhm. Die akzeptieren das. Ja gut, Eltern reagieren ja vielleicht dann noch ein bisschen konservativer. Ja, jetzt hatte ich aber letztens eine Reaktion von einem Freund meines Ex-Freundes. Der wird jetzt erst 26. Mhm. Wir waren aber zusammen, war ich 28 oder 29 und er 21. Und ein Kumpel von dem sagte, ja, du scheinst ja auf jüngere Männer zu stehen. Mhm. Und das wurde wirklich zum Diskussionsthema. Mhm. Und seine Meinung oder seine Theorie war, dass ich mich an ältere Männer nicht rantraue, weil bei jüngeren könnte ich bestimmen. Ist das so? Nein, ich habe echt gestaunt. Aber warum, ist ja eine gute Frage, warum stehst du denn auf jüngere? Also ich habe Männer jeglichen Alters kennengelernt. Oh, jeglichen Alters? Jeglichen Alters, bis 50. Hey, mit allem drum und dran? Ja, mit allem drum und dran. Ja, das heißt, du kannst gut vergleichen. Genau, sonst würde ich mich an das Thema nicht rantrauen. Ja, warum? Deswegen meine ich, dass ich das dazu was sagen kann. Ja? Die jüngeren Männer sind einfach so, diese Lebenserfahrung und diese Abgebrühtheit, die mit der Zeit kommt, dieses Abgeklärtsein, vielleicht sogar schon mal verheiratet gewesen, das hat ein jüngerer Mann nicht. Nee. Der tritt einem gegenüber und die jüngeren Männer, was ich so schön finde, die gucken einem in die Augen und bei denen ist noch alles offen. Die haben nicht diese ganzen Vorurteile und die haben selber noch nicht so viel gelitten. Und naja, Vorurteile, die einen nennen es Vorurteile, die anderen nennen es Lebenserfahrung. Lebenserfahrung ist ja was Gutes eigentlich. Das kommt ja drauf an, wer sie macht. So, für manchen verbittert das und ja. Manchen gibt das Kraft. Aber gut, das ist natürlich eine Aussage, es kommt darauf an, wer sie macht, natürlich. Aber es kommt auch darauf an, wie ein jüngerer Mann drauf ist. Da gibt es auch Tolle und da gibt es Deppen. Du, ich habe einen ganz schlimmen Freund gehabt, 2 Jahre lang. Der hat mir das Leben zur Hölle gemacht und das war ein jüngerer Mann. Ja. Also nochmal, wenn du das so vergleichst, wo kommen wir, also bleiben wir bei unserem schönen Lieblingsthema Sex. Sind Jüngere besser im Bett als Ältere? Nein. Kann man nicht sagen. Ne? Das würde ich so überhaupt nicht sagen. Nee, kann man nicht sagen. Im Gegenteil, die stellen sich vielleicht noch ein bisschen unbeholfener an. Und verstehen so die Kunst der Liebe nicht. Das, ja, okay, und kennen das die Frauen nicht so mit ihren, allen, ihr Frauen mit all euren Kompliziertheiten. Da ja. Muss man ja erstmal 20 Jahre studieren, um das alles zu kapieren. Und da kann ich genau gut einhaken. Frauen und ihre, ne? Ja. Die Männer vielleicht nie verstehen. So. Ein älterer Mann ist mehr auf Effekthascherei zum Teil. Aha. Und verlässt sich auf seine Technik. Ein jüngerer Mann hat das nicht. Aber ist doch nichts gegen einzuhalten, wenn die Technik gut ist. Ja, deswegen jetzt nochmal der Vergleich. So ein jüngerer Mann lässt sich auf die Person öfter, also, oder mehr ein, die er da unter sich hat, über sich hat, oder wie auch immer. Okay, Entschuldigung. Ältere Männer, die verlassen sich so auf ihre Erfahrung, dass sie die Frau zum Teil gar nicht wahrnehmen. Ist mir öfter aufgefallen. Also, das sind so Aussagen, die sind natürlich sehr subjektiv. Ja. Frage, oder liegt es einfach daran, dass du dieses junge, knackige Fleisch lieber magst? Nee. Nee? Das ist eine angenehme Begleiterscheinung, würde ja. Ich sagen. Und auch nicht, um nochmal auf die These von deinem Freund da zurückzukommen, von dem Bekannten, dass du die mehr formen kannst, dass du eher doch dann die Dominante bist. Nein. Nee, auch nicht. Nee, auch nicht. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, wirklich nicht. Also mir gefällt einfach mehr, dass aber noch mehr Offenheit da ist. Vielleicht das, was ich selber nicht mehr habe, weißt du? Also, das ist ein Jungbrunnen für dich, ein junger Mann. Nee, sagen wir mal so, ein junger Mann hilft mir, mich selber wieder zu öffnen. Ja. Was wir hier spekulieren. Ja. Warum die Birte auf junge Männer steht. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mir hilft es einfach auch nochmal, wieder einfach nicht mich auf jemanden einzulassen, der selber alle Tricks kennt, sondern mich ganz normal wieder wie öffnen zu können und selber wieder mal zu sagen, hey. Also ich muss noch mal sagen, für die Leute, die sich vielleicht gerade eingeschaltet haben, die Birte ist noch nicht uralt, die ist auch noch im schönen Alter von 33. Ein junges Ding sozusagen. Ja, klar. Ja? Ich bin ja mal gespannt, wie es so mit dir weitergeht, wenn du mal 53 bist. Und wenn wir beide uns dann unterhalten, ob du mir dann immer noch erzählst, boah, ich stehe so auf die, weiß der Domian, so auf die 19, 20 hier hin. Das ist richtig cool. Nee, hier, aber eins, ach, warte mal, eins, oh toll, jetzt habe ich die Idee wieder gerade ganz kurz verloren. Warte mal. Hast du noch was zu sagen? Dann fällt mir das bestimmt nicht ein. Nein, aber ganz im Ernst, ich glaube, dann ist es natürlich schwieriger, wenn man sehr viel älter wird und man aber konstant auf so ganz junge Leute steht, dann ist es, finde ich, schon schwierig oder ja, das kann sein. Peinlich vielleicht jetzt, auch. Besser. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Als ich jünger war, als ich 19, 20 war, da haben mich meine eigenen Altersgenossen eigentlich gar nicht so sehr beachtet. Auch, aber da flogen dann ältere Männer in Anführungsstrichen auf mich. Und je älter ich werde, desto mehr kommen jüngere Männer auf mich zu. Das ist ja nicht, dass ich denen irgendwie hinterherlaufe oder das provoziere, dass ich die kennenlerne. Ja, ja. Sondern die kommen von selber zu mir hingezogen. Ja, du wirst das gewisse Reife etwas ausstrahlen. Ja, vielleicht, aber ich bin auch also die meisten schätzen mich jünger, weil ich benehme mich halt nicht so. Ja. Manche, gerade Frauen, die auf dem Dorf wohnen, die heiraten mit 20, haben mit 25 4 Kinder, so ein Typ bin ich halt nicht, ne? Also, ich würde dich gerne, ich würde dir gerne sagen, bleib dabei, wenn du Spaß dran hast und 10 Jahre Unterschied finde ich überhaupt nicht schlimm. Überhaupt und nicht schlimm. Alle anderen Frauen so, die irgendwie, lasst euch nicht entmutigen, nein. Lasst euch nicht einflussen. Nein, Frauen. Genießt es einfach. So, genau. Lasst euch nicht entmutigen, ja. Frauen. Und Dominant. Domian, ich melde mich nochmal, wenn ich 50 bin. Also, das war jetzt gerade sehr lustig. Ich bemerke nämlich, dass ältere Leute, so auf der Straße, die mich ansprechen, die sagen ganz oft Dominan zu mir und nicht Domian. Und du sprichst gerade über das Alter und sagst prompt aus dem Dummen. Siehst du, wer weiß, wie das alles so funktioniert. Liebe Birte, ich wünsche dir einen schönen, hübschen, tollen, knackigen, jungen Typ. Ja, wünsche ich mir auch so. Alles Gute. Ja, dir tschüss. Auch. Tschüss. Tobias, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ich bin durch. Ja. Das erste Mal bei Domi. Tobias ist durch. Ja. Tobias ist nicht drin, sondern durch. Ja, durch. Sehr lustig. Ja, Tobias. Wo wohnst du denn? Ich komme aus der Umgebung Köln, ja. Gleich hier Hallo? Jetzt wollte ich mit Tobias aus der Umgebung von Köln reden und ist er weg. Ach, das ist ja was. Manfred, 41 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Manfred. Ja, hallo Domian. Um was geht's bei dir? Guten Morgen. Ja, ich komme auch aus Köln. Das kommst du? Ich komme auch aus Köln. Oh, okay, dann ist ja alles wieder gut. Ja, ja. Hast du doch noch deinen Kölner. So. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Ich habe vor 6 Wochen in Marokko meine große Liebe endlich geschafft zu heiraten. Aha. Vor 6 Wochen in Marokko? Warum in Marokko geheiratet? Ja, das ist eine ganz lange Geschichte. Also ich fange einfach mal an. Wir wollen sie kurz erzählen. Ja. Wir haben uns im September 2001 kennengelernt, hier in Deutschland. Ja. Sie war zu Besuch bei ihrer Schwester mit einem Besuchervisa. Ah, also keine Deutsche, sondern eine Marokkanerin. Eine Marokkanerin. Ja. Also sie hatte ein Besuchervisa. Sie war bei ihrer Schwester zu Besuch, die ebenfalls mit einem Deutschen verheiratet ist. Mhm. Und dieser Mann, also ihr Schwager, hat sie irgendwie hier verkuppelt. Hat sie dann auch verheiratet. Sie konnte kein Deutsch, sie hat ihm geglaubt und auf jeden Fall, das ist dann auch sehr schnell als Scheinehe aufgeflogen. Ja. Wir haben uns in der Zeit dann kennengelernt und sie ist dann auch recht bald zu mir gezogen, weil der Schwager sie dann auch irgendwie auf den Strich schicken wollte und alles Mögliche. Mhm. Also ist eine bildhübsche Frau, meine Frau. Ich meine, das sagt wohl fast jeder von seiner Frau. Mhm. Aber meine Frau wirklich, also sie hat hüftlange, fast schwarze Haare, Topfigur. Und Mandel, braune Augen. Ja, braune Augen, ja. Natürlich. Wie alt ist sie? Leicht gebräunte Haut überhaupt, ne? Wie alt ist sie? Bitte? Wie alt ist sie? Sie ist 38. Mhm. Gut, jetzt hat sie fast 1,5 Jahre bei mir gelebt. Mhm. Sie durfte in Deutschland bleiben, ja, bis die Scheidung ausgesprochen war. Ja. Und sie musste dann im Januar dieses Jahres, nachdem die Scheidung ausgesprochen war, das Land verlassen. Mhm. Wir hatten keine Chance zu heiraten. Mhm. Jetzt war meine Sehnsucht nach ihr so groß, habe ich mich kurzerhand Ende Januar in mein Auto gesetzt und bin nach Marokko gefahren. Mit dem Auto? Mit dem Auto. Das war eine weite Tour. Jo, ja, 2.500 Kilometer. Ja. Und dort haben wir dann einige Behördengänge wegen Papieren und sowas alles erledigt und haben dann einen Visa-Antrag gestellt, zwecks Heirat hier in Deutschland. Mhm. Ich musste nach 14 Tagen wieder zurück, weil die Arbeit ja ruft. Ne? Ich muss ja auch irgendwie meine Brötchen verdienen. Mhm. Und nach 6 Wochen kriege ich dann Bescheid, der Visa-Antrag ist abgelegt. Ja. Visa ist abgelegt. Ja. Ich bei der Ausländerbehörde angerufen. Warum? Ja, die nennen keine Begründung. Ne? Ich habe es aber dann nachher doch irgendwie rausgekriegt von der deutschen Botschaft. Ja. Wegen dieser Scheinehe halt. Ne? Ja. Die haben befürchtet, dass sie nochmal das hier versucht. Jetzt machen wir es mal gar nicht so ausführlich. Wir kommen jetzt mal zum Höhepunkt, das Allertollste. Du hast jetzt deine Frau oder vor kurzem deine Geliebte in Marokko geheiratet. Ja. Nach marokkanischem Recht. Nach marokkanischem Recht. Ja. Also ich heißt bin das Muslim denn geworden. Ach. Musste ich. Musstest du? Ja. Die Und Marokkaner ist das lassen es nicht zu, dass ein Nicht-Moslem in Marokko eine Muslime heiratet. Also ist nichts mit Toleranz, ne? Das, was wir hier in unserem Land haben? Nein. Mhm. Es war sehr schwierig, da überhaupt erstmal zu heiraten. Ich habe 1000 Euro Schmiergelder bezahlt an Richter, damit die das alles ein bisschen beschleunigen. 1000 Euro? 1000 Euro. Sag mal, mit diesem Religionswechsel, ist das jetzt nur so formal oder bist du jetzt wirklich Moslem? ja, ich bemühe mich ein bisschen, mich da rein zu leben, in das Muslimische. Ich meine, mit dem Ramadan, ich weiß nicht, ob ich damit zurechtkomme. Mhm. Ja? Wie beweist man das eigentlich? Gibt es da auch so eine Art Institution wie eine Kirche, der man dann beitritt? Oder wie geht das? Ja. Da kommt dann ein Priester oder was von denen, ja, und der sagt einem dann einige Sätze vor, die man, ja, danach sagen muss. Man unterschreibt und mit Passwort und dann kriegt man ein Dokument. Aber du bist jetzt, wie du gerade gesagt hast, in unserem Köller hier. Ja. Lebst du jetzt auch wie ein Moslem hier? Nein, eigentlich nicht. Mhm. Nein. Wo ist deine Frau? Ja, die ist in Marokko. Das ist ja mein großes Problem. Aha. Die lassen sie immer noch nicht rein. Du kannst sie also jetzt nicht mit dir hernehmen, obwohl ihr verheiratet seid? Nein. Aber weil ihr eben nach marokkanischem Recht verheiratet seid? Nein, wir sind auch, also die Ehe, die ist auch hier anerkannt. Ach so, ne? Ach so. Und dann darf sie trotzdem nicht hierher? Aber trotzdem muss sie ein Visa haben. Mhm. Zwecks Familienzusammenführung. So, alles kompliziert, alles juristischer Kram. Ja. Wie sind denn die Chancen, die Hoffnung? Meinst du, du kriegst das hingebogen? Ja, ich hoffe es. Also ich bin nur am Warten. Mhm. Ja. Wir hatten jetzt zum Beispiel letzten Montag beide zeitgleich einen Termin. Mhm. Sie in Rabat, mhm, bei der Deutschen Botschaft, mhm, und ich hier in Köln. Ja. Bei der Ausländerbehörde. Ja. Und da sind wir beide über eine Stunde befragt worden. Ja. Und nach diesem Resultat wird dann irgendwann eine Entscheidung gegeben. Und diese Fragen, die werden verglichen. Verstehe. Ach so, verstehe. Also da ging es darum, was ich am liebsten für ein Parfum mag. Ja. Und wie meine Wohnung eingerichtet ist. Also die wollen natürlich verhindern, dass da irgendwelche Schmuh getrieben wird, ne? Ja. Ist ja eigentlich auch okay, ne? Dass sie so machen. Ich finde das im Grunde genommen auch okay. Ja, und ihr habt ja nichts zu verbergen und ihr bei euch ist ja alles im grünen Bereich. Ja. Und das heißt, ja, da kann man hoffen. Halt, jetzt ist mir erst, ich habe schlechtes Personen- und Farbengedächtnis. Mhm. Ist mir im Nachhinein ist aufgefallen. Ich habe zum Beispiel am Montag da bei der Befragung gesagt, mein Wohnzimmer ist gelb gestrichen. Oh je, und sie sagte, es ist rot gestrichen. Nein, oder? Und ich komme nach Hause, ist mein Wohnzimmer rosa. Rosa, siehst du? Mhm. Da können natürlich ja Diskrepanzen entstehen, wo die Nase... Wollen wir das nicht hoffen? Ich würde dich aber gerne... noch was fragen, Manfred, weil die Sendung ist ja schon bald vorbei wieder. Wie läuft so eine marokkanische Hochzeit ab? Habt ihr groß gefeiert? War das im großen Rahmen? Das ging nicht mehr. Das ging nicht mehr. Also ich war schon 3 Wochen da. Ich habe da so viel Geld ausgegeben. Ich hätte gerne eine große Feier gemacht. Mhm. Und ihre Familie wollte die das, dass du sie heiratest? Oder gab es da auch Probleme? Ja, was heißt Familie? Die Eltern leben auch hier in Deutschland. Ach so, ja? Ach so. Sie lebt da bei ihrer Schwester, aber auch unter unmenschlichen Bedingungen. Ja? Mhm. Sie lebt jetzt schon seit einem halben Jahr nur aus dem Koffer. Das heißt, sie hat auch eine ganz große Sehnsucht, nicht nur wegen dir, sondern generell so schnell wie möglich dann nach Deutschland zu kommen, weil auf eben auch jeden Fall, ihre Eltern auf jeden hier Fall. Sind. Ja. Dann habt ihr beide letztendlich nur die Hochzeit gemeinsam begangen. Da waren keine anderen Leute waren dabei. Ja, da war wohl ihre Geschwister, die waren da. Also 10 Personen ungefähr waren. Mhm. Ist auch eine kleine Feier gemacht worden später, ne? Ja. Aber nicht so, wie man sich das vorstellt in den südländischen Ländern. Ja. Da wird das normalerweise über 2 Tage gefeiert. So, im allerbesten Fall, wenn alles gut geht, wann könnte sie hier sein? Ja, wenn ich jetzt am Freitag von der Ausländerbehörde positive Nachricht kriege, dann kann sie Dienstag, Mittwoch ihr Visa abholen. Super. Also ist Ende nächster Woche hier. Also, jetzt wollen wir alle zusammen die Daumen drücken, Manfred. Dass, ja, ich hoffe es, dass sie hierher kommt. Ich bin fix und fertig mit meinem Namen. Ist ein halbes Jahr schon so ein Kampf. Ja, ne? Aber dann wird jetzt der Schluss wird auch noch gut laufen. Du hast jetzt schon so viel geschafft oder ihr habt so viel geschafft und durchgeboxt, dann wird das der Rest jetzt auch noch gelingen. Ich hoffe es und drücke euch wirklich von ganzem Herzen die Daumen, Manfred. Okay. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Und deine Sendung ist wirklich super. Ich gucke sie immer, wenn ich kann. Danke, Manfred. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Kerstin Klinger und Michael Verhoeven. Morgen 11:45 im WDR-Fernsehen mit einer freien Themennacht, mit einer freien Themensendung. Und ab 11:15 könnt ihr unter der bekannten Telefonnummer anrufen 0800 22 050 50. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen.